Im Namen von Staatssekretär Hüttebroecke entlesen wir jetzt ein Weißkohlbuch mit dem Titel Aktion Weichhirnchen. Beziehungsweise haben die Deutschen genug Kinder im Keller? Beziehungsweise haben die deutschen Männer immer etwas Hirse in der Hose? Beziehungsweise haben die deutschen Frauen genügend Artischocken unter den Röcken? Beziehungsweise wissen alle, dass das Inhalieren einer 4 Monate alten Auster für den menschlichen Genuss nach einer Atomexplosion ungefährlicher ist als das hastige Herunterschlucken englischen Plumpuddings außerhalb der EWG?